einer Welt, in der Feinde versuchen, deinen Willen zu brechen. Dich zu testen, fällt es oft schwer zu lächeln. Die Schwachen werden gefressen. Du musst einstecken, austeilen und siegen. Stark bleiben, wenn Schicksalsschläge auf dich einprügeln. An grauen Tagen ist es schwer, die Prinzipien zu bewahren. Doch keiner von euch Mutterficker bringt mich ab vor mein Plan. Ich bin nicht wie die meisten, werd was Großes erreichen. Muss mir selbst was beweisen, bin mit nichts zu vergleichen. Ich will mich nicht mit deinem Standardleben zufrieden geben. Ich will loslegen, was Großes bewegen, raus aus dem Regen. Ich hab meine Fehler gemacht, doch das war es mir wert. Denn die Höhen und Tiefen haben abgehärtet und gestärkt. Ihr seid rennende Lemminge, seid verweichlicht und zahm. Eure Ausrede leichter gesagt als getan, wie arm. Genug Negativität, man erntet, was man sieht. Keine Zeit für Selbstmitleid, ich bleib auf meinem Weg. Zu shoppen und shoppen, will mich dich abziehen lassen. Deshalb geh ich joggen und boxen, mich nicht auf andere verlassen, um dann zu hoffen und hoffen. Betrogene Seelen heilen nicht wie gebrochene Knochen. Die ganze Stadt ist am Kochen, doch alles, was ich höre, ist kalt. Ich hab es chillig probiert, jetzt probier es mit Gewalt. Ihr seid verschont zu alt mit euren 20 Jahren, um Träume zu haben und ihnen nachzujagen. Irgendeinem geht es immer schlechter, doch deshalb geht es mir nicht besser. Wer nix macht, macht nix falsch. Mit dem Lächeln im Gesicht und der Wut tief im Hals. Weil mir keiner zuhört, brüll ich rum, du Hurensohn. Wenn du hungrig bist, musst du dir deine Teil vom Kuchen holen. Vielleicht kann ich im Paradies, was ich im Leben nicht kann. Wenn ihr mir die Tür verschließt, fahr ich gegen die Wand. Dann zweifle ich meistens. Ich denk, wer auf meiner Seite ist, weiß ich nicht, kenn mich denn keiner. Ich bleib allein und ich kämpf, denn ich will hier raus. Ich weiß, ich muss weiter die Zeit drängen. Jeder Tag ist ein komischer Tag, auf den ich scheiß. Wenn ich, was ich mir vorgenommen hab, nicht erreich. Und es ist nicht verbissen, kein bisschen nur diszipliniert. Es ist nicht mal Business hier, das ist kein Hobby. Das ist mein Job hier, ich hab es mir ausgesucht. Früher war es mein Traum, heute ist es aus dem Beruf. Auf den Gig, auf ins Bett, aufstehen, auf zum nächsten aufnehmen. Jetzt sitz ich hier und schreib es auf in Texten, schon seltsam, Mann. Ich hab hauptsächlich eine Sache gelernt. Mach alles selber, Mann. Denn nur von deiner Hand geschieht es, wie das sein soll. Sieh das sein, du hast nur dieses eine Mal, diese Zeit. This time, I made up my mind. This time, I'm back on my grind.